Erster David hatte Söhne in Hebron. Der erste war Amnon. Seine Mutter war Ahinom. Der zweite war Daniel. Seine Mutter war Abigail. Zweiter der dritte war Absalom. Seine Mutter war Macha. Sie war die Tochter von König Talmi. Der vierte war Adonija. Seine Mutter war Hagit. Dritter der fünfte war Shephatja. Seine Mutter war Abital. Der sechste war Jitrim. Seine Mutter war Egla. Vierter, diese sechs Söhne wurden in Hebron geboren. David regierte dort 7 Jahre und 6 Monate. Danach regierte er 33 Jahre in Jerusalem. Fünfter, in Jerusalem wurden ihm diese Söhne geboren, Schimia, Schobab, Nathan und Salomo. Diese vier waren die Söhne von Bathseba. Sechster, dann gab es noch Jibscha, Elishama und Eliphelet. Siebter, auch Noga, Nefeg und Jafia gehörten dazu. Achter und Elishama, Eljada und Eliphelet. Das waren zusammen 9 Söhne. Neunter, das waren alle Söhne von David. Er hatte auch Söhne mit anderen Frauen. Tamar war ihre Schwester. Zehnter, Salomos Sohn war Rehabeam. Sein Sohn war Abja. Sein Sohn war Esa. Sein Sohn war Josaphat. Elftes, sein Sohn war Joram. Sein Sohn war Ahasja. Sein Sohn war Josch. Zwölftes, sein Sohn war Amazia. Sein Sohn war Asaja. Sein Sohn war Jotam. Dreizehntes, sein Sohn war Ahas. Sein Sohn war Hiskia. Sein Sohn war Manasse. Vierzehntes, sein Sohn war Amon. Sein Sohn war Josia. 15. Die Söhne von Josia waren Johanan, Joachim, Zedekia und Schallum. 16. Die Söhne von Joachim waren Jechonja und Zedekia. 17. Jechonja war ein Gefangener. Seine Söhne waren Shealtiel, 18. Malkiram, Pedaja, Shenazza, Jekamja, Hoshama und Netabja. 19. Die Söhne von Pedaja waren Serubbabel und Shimei. Die Kinder von Serubbabel waren Meschulam, Hanania und ihre Schwester Shelomit. 20. Dazu kamen Haschuba, Ohel, Berechia, Hasadia und Jushapeset. Das waren 5 Söhne. 21. Die Söhne von Hanania waren Pelatscha und Jesaja. Es gab auch die Söhne von Refaja, Arnan, Obadja und Shechania. 22. Der Sohn von Shechania war Shemaja. Die Söhne von Shemaja waren Hattosch, Yigal, Bariach, Neaja und Shaphat. Das waren 6. 23. Die Söhne von Neaja waren Eljunai, Hiskia und Asrikam. Das waren 3. 24. Die Söhne von Eljunai waren Hodavia, Eliashib, Pelaja, Akub, Johanan, Delaja und Anani. Das waren 7.